am großen schwarzen Flügel. Ein kranker Junge, Hörner im Gesicht, blass von Lebertran und Ratschlägen. Er hört Trommeln schlagen, ein schwebendes Konzert im ächzenden Dunkel, ein phonographisches Gespiel. Auf der Fieberstirn treibende Wolken, ein Schwall von Hilferufen, ein Verband am blutigen Auge. Links, die Zunge balsamiert, so still seit Beginn der Zeit. Rechts, ohne Blick, ein konkaves Brillenglas, ein sonderbares Instrument. Es schallt. Schritte. Ein Mann. Oder eine Frau. Weiden sich aus. Entsetzlicher Applaus brandet, die Trommeln sabbern. Der Junge spielt blind den schwarzen Flügel. Mitten im Stück entzündet die Haut. Sie juckt und nässt. Das Elfenbein zerblutet. Aber der Junge spielt blind eine epileptische Melodie. Schön. Das muss man ihm lassen. Sehr schön. Und hofft auf einen Traum.